am Waldrand, wo der Wacholder wächst. Da hab ich mit einer Waldfee herumgesext. Was könnte romantischer sein? Jedoch die Fee war gemein und hat mich während der Liebe total verhext. Jetzt lastet auf mir ein Fluch, da hilft kein Gnadengesuch, kein Gegengift, kein Elfentanz und auch kein Zauberspruch. Ach Leute, hört, was sie mir angetan. Ich weiß, es hört sich total beteuert an, hat meine Sprache verhext, sodass ich jedweden Text nur noch mit verbauschten Buchstaben sprechen kann. Da wird aus bayerischem Kraut schon mal ne kairische Braut und mancher hat im Auto Kinderbitze eingesaut. O Flitte, nimm doch den Buch von mir, dass ich wieder nasale Metze sagen kann. O Flitte, nimm doch den Buch von mir, o habe Made doch mit mir armen Gnan. Ihr meint wohl, das wär toll, das wäre Hagensaft. Ihr könnt euch Terne begeiligen, wenn ihr's schafft. Ihr wisst ja nicht, wie das ist, wenn man kein Käsebrot isst, sondern nur Bräsekot und dazu ein Glas Gerstengaft. Werd in die Lalle gefockt, statt in die Falle gelockt, und mancher wurde schon in Zielhöllen abgespockt. Ich war bei einem dieser Destfinés und bat die Frau an dem Tisch um das Falzgesäß und sprach zu der lieben Frau, ach fragen Sie, liebe Sau, bekomm ich noch was von dem scheißen Wimmelkäs? Da kriegte ich wie geschmiert gleich meine Presse foliert. So blecklich hab ich mich noch nie schramiert. Flitte, nimm doch den Buch von mir, dass ich wieder nasale Metze sagen kann. O Flitte, nimm doch den Buch von mir, o habe Made doch mit mir armem Gnan. Im Tringelseff, wo man gesüdlich mitzt, da bin ich schon bei vielen Blauen abgefritzt und schass bei meinem Darm, das ist doch wirklich warm. Nicht eine Dame, die mir mal nen Stuss kiebitzt. Die Wandverscheidung war Klick, es lief Entmannungsmusik, doch bei den Frauen da half mir kein noch so Trauerschlick. Doch schließlich kriegte ich doch noch eine Rame dumm und aß mit ihr Montaten mit Casilibum und Rozzamella dazu und nachher Risamitu. Die Dame hieß Tania, doch eins war dumm. Als wir uns liebten, rief ich, Anita, ich liebe dich. Sie schrie, du denkst wohl nur an deine Ex und haute mich. O Flitte, nimm doch den Buch von mir, dass ich wieder nasale Metze sagen kann. O Flitte, nimm doch den Buch von mir, o habe Made doch mit mir armen Gnan. Schallo, Hatz, löhn, dass du mich eingeschaden hast. Ist das dein Zonwimmer? Gesüdliches Mofa hast du hier. Hast ja wirklich kecker gelocht. Lecker Sudelnuppe. Reich mir doch nochmal die gläsischen Senfschurken. Und ein Glas von deinem selbstgemachten Zapfelaft. Kommt wohl frisch aus deinem Zapfelentafter, was? Fein, ich hab ja auch was Pritt gemacht. Eine Flasche Schnartoffelkaps. So, jetzt geh ich nochmal in dein Zadebimmer. Wie bitte? Bei dir darf man nicht im Pehen stinkeln? Mach ich schon nicht. So, und das ist also dein Zarfschlimmer. Wie bitte? ich soll endlich das Knicht auslipsen? Na, ich bin ja das erste Mal bei dir, da muss ich erstmal die Falter schinden. Was sagst du? Ich bin ein Quertäler? Nein, nein, ich will doch nur die Falter schinden. Was? Du hast von mir die Phase LOL? Das ist doch nicht Scheinemuld. Ach Mädchen, nicht doch. Ist doch kein Grund, mich Schmaus zu reißen. Ich esse Ische Freier, nicht aus Boden, Baltum mehr. Tremse nicht für Biere, trink auch keine Laschenflair. Es weder Schnutenpitzel noch Schniegeunerzitzel. Trau mich nichts, bei dem ich mich blamieren könnte mehr. Ess nur noch Käsekeks und nur noch Flockenflakes. Und bin nur noch in Bummelbussen unterwegs. Und eines Tages dachte ich, so kann das nicht mehr Geiter wehen. Ich muss die Waldfee unbedingt noch einmal siederwehen. Ich rief wohl auf nun und bald vazierte ich in den Spalt, um dort die Waldfee auf meinen Fliehen anzuknähen. Sie sprach, bleib standhaft, mein Held, für dich verhex ich die Welt. Dann sprechen alle so wie du, und dann versteht ihr euch im Nu, und dann ist alles wie es war, und ihr versteht euch wunderbar. In England sagt man Jau Ahu, in Frankreich steht das Don Pipou, und um die Kommunikation ist's wieder gut bestellt. Ach, oh Flitte, nimm doch den Buch von mir und lass vor allem unsere arme Welt in Wuh. Oh Flitte, nimm doch den Buch von mir. Ich schnutsche dir auch voller Demut die Kuh. Oh Flitte, nimm doch den Buch von mir. Gib nur mit deiner Schnute Popo, kläge mir. Oh Flitte, nimm doch den Buch von mir. Oh, habe doch ein bisschen Made mit mir. Oh Flitte, nimm doch den Buch von mir. Sieh nur, ich butsche auf dem Rauch vor dir. Oh Flitte, nimm doch den Buch von mir. Oh, habe doch etwas Erbarmen mit Bier. Da endlich nahm sie den Fluch von mir. Juhu! Ich wusste vor Dankbarkeit nicht ein noch aus. Da kuschelt sie sich erneut zu mir. Und wie es weiterging, denkt euch selber aus.